طيب الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، باب نواقض الوضوء. نواقض يا أخوة جمع ناقض، والناقض أو النقض هو حل المبرم، يعني إذا أنت عامل شيء مبرما أو برمت شيئا، يعني عقدت عقدا فحللت هذا العقد فيصبح يسمى هذا نقض، واستعمل في إبطال الوضوء أي مبطلات الوضوء. ما هو الأمر الذي يبطل الوضوء؟ وناقض الوضوء ناقض للتيمم، ناقض الوضوء ناقض للتيمم لأنه بدل عنه، يعني الأمور التي تنقض الوضوء تنقض كذلك التيمم لأنها بدل، لأن التيمم بدل عن الوضوء. بارك الله فيكم. كابيتل دي هاندلونجن أو دي تيمن دي داس وضوء أنجلتش ماخن دي ريتوالة واشونج أنجلتش ماخن. نتولش داس هايست نواقض oder das heißt Mubtilat al-Wudu. Und das ist normalerweise, was in der arabischen Sprache Nawaqid, das ist Plural von Naqid. Naqid ist etwas, was ungültig macht. Wenn du einen Vertrag zum Beispiel abgeschlossen hast und du trittst zurück von diesem Vertrag, das heißt, du hast das ungültig gemacht. Und so hat man das benutzt in der Religion für Wudu. Das wird etwas, was Wudu ungültig macht. Und was Wudu ungültig macht, macht auch Tayammum ungültig. Was Wudu ungültig macht, macht auch Tayammum ungültig. Und wir werden, inshallah, dann anfangen mit den Hadithen, die damit zu tun haben. Das erste, was Al-Wudu ungültig macht, ist Schlafen. Al-Amr al-Awwal huwa an-Nawm. ولكن هنا بارك الله فيكم وصلنا إلى الحديث رقم 61، وستجدون الآن قول أقوال العلماء في هذا الأمر. Das erste was Wudu ungültig macht ist Schlafen, أو النوم. Aber wir haben die Hadithe in Reihenfolge genommen. Deshalb werden wir das Hadith, was wir in unseren Händen haben, inshallah بإذن تعالى erklären. عن أنس بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. أنس بن مالك رضوان الله عليه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عهد النبي ينتظرون العشاء في رواية الأخيرة، يعني صلاة العشاء مثلنا الآن، حتى تخفق أي تميل رؤوسهم أي من النوم، ثم يصلون ولا يتوضؤون قبلها. وفي رواية أخرى يوقظون للصلاة، وفي رواية حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون عند الترمذي. أي بارك الله فيكم أنه كان حتى الإنسان منهم يشخر فيقوم ويصلي. انتبهوا، هذا قول أنس رضوان الله عليه، وإنما هذا القول يرد عليه بأحاديث أخرى، وأنه هذا كان قبل أن يعرف الناس أن النوم يبطل الوضوء، لأن النوم مبطل للوضوء. وحمله جماعة من العلماء على نوم الجالس كما قول ابن المبارك، قال إذا كان الإنسان جالس ومكن مقعدته من الأرض فإنه ما ينتقض وضوءه حتى لو نام، ولكن هذا غير صحيح. وفي رواية لأنس يضعون جنوبهم، يعني حتى يتمددوا ينامون ولا يتوضؤون. قال ابن دقيق العيد يحمل على النوم الخفيف، يعني النعاس الخفيف، ورد بأنه لا يناسبه ذكر الغطيط والإيقاظ، فإنما لا يكونان إلا من نوم مستغرق، يعني النوم ما يكون إلا من شيء مستغرق. واختلف العلماء على ذلك في على أقوال ثمانية، يعني اختلف أهل العلم على أقوال ثمانية في هذه المسألة، هل النوم ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء. قال الخطابي في غريب الحديث: وحقيقة النوم هو الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب فتقطعه عن معرفة الأمور الظاهرة، والناعس هو الذي رهقه ثقل فقطعه عن معرفة الأحوال الباطنة. يعني في فرق بين النعاس وفي فرق بين النوم. النوم إذا نام الإنسان انقطع، يعني صار عليه قلبه غشية ثقيلة فانقطع عن معرفة الأمور الظاهرة، خلاص ما يعرف حواليه. أما الناعس ما يعرف الأمور الباطنة، ولكن يستطيع لسه يعني هكذا يفهم الأمور اللي حواليه، يعني هو عليه ثقل ولكن ما نام بعده. وهذه مهمة بارك الله فيكم في المسألة، حتى نفهم كلام بعض أهل العلم لما ميزوا بين النعاس، لما يكون الإنسان نعاس يعني تكون تعبان شديد وهكذا عينك تغفى بسرعة، ولكن عندما تنام ينتقد الوضوء إن شاء الله. على كل اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال ثمانية. لماذا نحن نتكلم عن أقوال أهل العلم؟ لأنه درسنا هذا هو من أجل طلبة العلم، من أجل الإنسان يتعلم دينه. فلما يسمع أنه فلان قال أنه ما ينقض الوضوء ويعرف لأنه استدل بهذا الحديث، أو سمع كلاما بأن النوم ينقض الوضوء الدليل الحديث الفلاني والحديث الفلاني، حتى أيضا يفهم دينه. عليكم السلام. عليكم السلام. إذن وصلنا إلى الثمانية أقوال اللي سنكم عليها في النوم. أنس بن مالك رضوان الله عليه هاد بريكتت إزاكته دي جفرتن فم بروفيتن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Zur Zeit von unserem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم haben auf Isha Gebet gewartet. Und währenddessen sind ihre Köpfe sozusagen zur Seite abgewichen. Oder sie sind zur Seite geworden. Das heißt, sie haben geschlafen. Dann haben sie gebetet, ohne Wudu zu machen. Zur Zeit vom Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم, als die Sahaba, als seine Gefährten auf das Gebet gewartet haben, sie haben, ihre Köpfe sind neben, oder sie sind sozusagen, barakallahu fikum, neben gelehnt werden, weil sie geschlafen haben, und sie haben gebetet, ohne Wudu zu machen. Das Hadith wurde von Abu Dawud berichtet, und Ad-Darqutni hat das als sahih eingestuft, und das Hadith Hadith ist auch in Sahih Muslim. Es gibt bei At-Tirmidhi noch eine Überlieferung, Barakallahu fikum, und zwar, der hat gesagt, Anas sagte, dass ich auch sozusagen Schnarchen von ihnen gehört habe. Sie haben geschnarcht und dann sind sie aufgestanden und sie haben gebetet ohne Wudu. Oder in einer anderen Überlieferung, man hat sie aufgeweckt, dass sie beten. Und in diesem Zusammenhang gibt es noch eine Überlieferung von Anas, dass sie sich, barakallahu fikum, gelegt haben, während sie auf das Gebet gewartet haben. Das alles, wenn man das hört, dann denkt man, da kann man vor dem Gebet schlafen. Oder da braucht man nach dem Schlaf kein Wudu zu machen. Nein. Von Anfang an. Weil manche Leute vielleicht hier jetzt bleiben und nach dem Gebet weggehen. Deshalb muss ich das erklären. Schlafen in jeglicher Hinsicht macht das Wudu ungültig. Schlafen macht das Wudu ungültig. Aber Das sind Barakallahu fikum Überlieferungen. Das sind Beweise, die man erklärt, damit man versteht, was die Gelehrten dazu gesagt haben. Ibn Daqiq al-Eid, das ist ein Gelehrter, der bekannt ist, sagte, hier wird damit gemeint, kurzer Schlaf. Das bedeutet Schlaf, was kurz ist. Aber die anderen Gelehrten haben gesagt, nein. Hier steht in Hadith von Anas, sie haben geschnarcht. Und wenn man kurz schläft, dann schnarcht man nicht. Andere haben gesagt, ja, das ist bezüglich Leute, die im Sitzen schlafen. Weil manche denken, wenn du im Sitzen schläfst, dann kein Problem. Aber wenn du im Liegen schläfst, das ist ein Problem. Das wird im Sitzen, macht Wudu, bleibt dein Wudu gültig. Aber im Liegen ist dein Wudu ungültig. Das stimmt auch nicht. Aber die Gelehrten, barakallahu fikum, haben 8 Aussagen getroffen diesbezüglich. Es gibt 8 Aussagen von den Gelehrten bezüglich Schlafen. Ob Schlafen Wudu ungültig macht oder nicht. Das ist die Frage, die wir heute behandeln, bi-iznihi ta'ala. Bevor wir, barakallahu fikum, das erklären, die 8 Aussagen, Al-Khattabi sagte in seinem Buch Gharib al-Hadith, der sagt, وحقيقة النوم هو الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب فتقطع عن معرفة الأمور الظاهرة. Der sagte, das Schlafen oder die Wirklichkeit des Schlafes ist, dass man auf dem Herzen wie ein Vorhang bekommt und da weiß man nicht mehr, was um sich passiert. Das ist Schlafen. Das bedeutet, du machst deine Augen zu und dein Herz wird wie bedeckt. Und du weißt nicht mehr, was passiert. Äußerlich. Aber Schlummer heißt das? Schlummern? Schlummer heißt das? Nee, was Vorschlaf ist, Kurzschlaf, so. Noch nicht geschlafen. Barakallahu fikum, Schlummer ist was anderes. Der sagt, das ist ein Na'is. Er sagt, das ist etwas, man fühlt sich schwer. Man fühlt sich schwer, da merkt man jeder bei uns, die Augen werden schwer und die werden zugehen, da fühlt man sich müde und so weiter. Aber da weiß man nicht mehr, was da drin ist. Da merkt man, was um sich ist, aber da ist das sehr schwer, die Person. Und da fühlt man sich so müde, da wird man sofort schlafen. Das ist der Unterschied zwischen Schlummer und zwischen Barakallahu fikum Schlafen. Und hier wird gesprochen von Schlafen. Manche Gelehrten haben gesagt, das heißt Schlummer, aber das ist hier bezüglich Schlaf. Barakallahu fikum. كما ذكرنا اختلف العلماء على 8 أقوال. القول الأول Barakallahu fikum أن النوم ناقض مطلقا على كل حال. النوم ناقض مطلق على كل حال بدليل حديث صفوان ابن عسال الذي جاء في مسح الخفين. من يذكر لنا حديث صفوان ابن عسال في مسح الخفين؟ الأخوة اللي كانوا هنا. ما في؟ قال كان يأمرنا رسول الله سبحانه وتعالى إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة ولكن من بول أو غائط أو نوم. من بول أو غائط أو نوم. فجعل مطلق النوم كالغائط والبول في النقض. نحن نعرف إذا الإنسان تغوط أو بال فإن الوضوء انتقض. فقالوا أهل العلم هنا لأنه قال في مسألة المسح على الخفين من غائط أو بول أو نوم، فجعل النوم مقترنا بها، أي النوم ناقض مطلقا سواء كان النوم خفيف أو كان النوم ثقيل. وهذا هو الحق. والله تعالى على وعلم. في بعض الناس يا أخو في المساجد يربط نفسه، يربط نفسه حتى إذا نام ما مال على الأرض، فيظن وينام ويشخر يظن أن الوضوء ما انتقض، لا، النوم ناقض للوضوء. وقال أهل العلم الذين قالوا بهذا الكلام، وهو طبعا قول ابن حزم، وهو قول أبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم من أهل العلم، قالوا بهذا، قالوا أن حديث أنس الذي ذكرناه آنفا، قالوا هذا قول فعل صحابي ولا يوجد تقرير للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. يعني أين تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له؟ أين إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له؟ ما في. فقالوا ليس في ذلك حجة، وإنما قد يكون هذا قبل يعني قد يكون هذا قبل أنه يعرف الصحابة أن النوم ناقض للوضوء، أو في رواية أخرى أن من الصحابة من نام، فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة، ويتوضؤون، في منهم من يتوضأ ومنهم لا يتوضأ، فهنا قال من يتوضأ منهم. فذلك بارك الله فيكم، هذا هو القول الحق، والله تعالى على العلم، أن النوم ناقض للوضوء من كل وجه. فإذا نام الإنسان انتقض الوضوء، سواء كان جالس، سواء كان مضطجع، سواء نام نوم خفيف أو نوم ثقيل. نام الإنسان ما عاد يعلم ما حواليه، خلاص انتهى الأمر، يجب عليه أن يتوضأ. بارك الله فيكم. دي أسل أوزاقية فون دينجليتن إست شلافن ob das kurz ist oder lang ist, ob das im Sitzen ist oder im Stehen ist oder im Liegen ist. Schlafen macht das Wudu ungültig. Und der Beweis dafür ist Hadith von Safwan ibn Ashal, was wir, barakallahu fikum, in Al-Masih ala al-Khuffain, Hadith war Nummer 55, was wir gemacht haben. Safwan ibn Assal sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns befohlen, als wir auf Reise waren, dass wir unsere Socken oder Ledersocken nicht ausziehen, 3 Tage und 3 Nächte, außer wenn wir in Janabe-Zustand waren. Aber von Stuhlgang oder Urinieren oder Schlafen nicht. Und da haben die Gelehrten gesagt, Hadith Safwan ist natürlich stärker als Hadith Anas. Erstens. Zweitens, barakallahu fikum, Hadith Safwan ist bei Nasa'i und At-Tirmidhi und bei Ibn Khuzaima. Zweitens haben sie gesagt, der hat gesagt, Baul, Ra'id und Naum. Das bedeutet Urin, Stuhlgang und Schlafen. Und wir wissen mit Sicherheit, Urin und Stuhlgang machen Wudu ungültig, das heißt auch Schlafen. Und er hat hier nicht gesagt, ob Langschlaf oder Kurzschlaf. Dazu barakallahu fikum. Der Hadith von Anas oder diese Aussage von Anas ist nur von Anas getroffen worden, ohne Bestätigung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist nur eine Aussage von einem Sahabi. Aber die Aussage von Safwan ist natürlich stärker, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam befohlen hat. Und deshalb sagen die Gelehrten, die diese Meinung oder diese Aussage vertreten, Schlafen macht Wudu ungültig, egal. Ob das kurz ist, ob das lang ist, ob das im Sitzen ist oder ob das im Liegen ist. Und hier gibt es auch eine Sache, die man bemerken soll. Es gibt in manchen Moscheen, da sieht man manche Leute, die binden sich. Die binden ihre Beine zusammen und die bleiben in Khutbat al-Jumu'ah. Und wenn sie schlafen, damit sie nicht fallen auf den Boden. Deshalb binden sie sich. Und manche, die fangen an zu schnarchen. Und danach steht er auf und er sagt Allahu Akbar. Und er will beten. Aber diese Person, normalerweise Barakallahu Fikum, hat ohne Wudu das gemacht. Die Aussage von den Gelehrten, die sagen, Wudu ist ungültig, wenn man schläft, wie Ibn Hazm, Rahimahullah Ta'ala, Abu Ubaid al-Qasim Salam und andere Gelehrten, die sehr bekannt sind. Wallahu Ta'ala ala wa'alam. Das ist die erste Aussage und die richtige Aussage, Barakallahu fikum, in diesem Zusammenhang. Wir werden jetzt inshallah Isha Gebet. عليكم السلام. شو سماعات؟ شو ما سماعات؟ يقولون لك فيها سماعات. نعم. في مطعم مش شيخ سماعات هذا فيكم كل خير. إن شاء الله. هاي نحن حاطينكم فيها سماعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عليكم السلام. طيب unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch nicht vergessen. Viele Brüder und Schwestern im Internet und die hier auch sind. درسنا بالعربية والألمانية لا تنسوا هذا الله يحفظكم. طيب كنا قد تكلمنا إذن عن نواقض الوضوء، وقلنا أن الناقض الأول من نواقض الوضوء هو النوم، واختلف أهل العلم في مسألة النوم هل هي ناقض مطلقا أم لا. وأخذنا حديث أنس بارك الله فيكم أو رواية أنس رضوان الله عليه قال كان أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء يعني صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤ. وقلنا أن هذا الحديث أخرجه أبو داود صححه الدارقطني وهو في مسلم، وقد رد عليه أهل العلم بحديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي حديث صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ب إذا سافروا أن لا يخلعوا أخفافهم أو خفافهم ثلاث أيام بلياليهن إلا من جنابة، أما من غائط أو بول أو نوم فلا يخلعوها. فقرن الغائط والبول مع النوم فأصبح النوم ناقضا لنواقض الوضوء، والله تعالى على وعلى. وهذا هو القول الأول. بارك الله فيكم. Themen oder die Handlungen, die das Wudu ungültig machen. Erstens ein Naum, schlafen. Und da haben wir das Hadith Nummer 61, Barakallahu fikum, von Anas, der sagte, die Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben das gepflegt, das Gebet, Isha-Gebet zu, auf Isha-Gebet zu warten, bis ihre Köpfe sozusagen bei der Seite waren, das wird sie haben geschlafen. Dann sind sie aufgestanden, sie haben gebetet, ohne Wudu zu machen. Das Hadith bei Abu Dawud, Ad-Darqutni und bei Muslim. Und wir haben gesagt, die Gelehrten haben dieses Hadith sozusagen erwidert, indem sie gesagt haben, es gibt ein Hadith von Safwan ibn Assal, der Prophet Muhammad s.a.w. hat ihnen befohlen, als sie auf Reise waren, dass sie ihre Socken, Ledersocken, nicht ausziehen, 3 Tage, 3 Nächte, außer dass sie im Janaba-Zustand sind. Aber von Stuhlgang, Urin und Schlaf nicht. Und von hier haben die Gelehrten gesagt, das wird Schlaf ist, macht Wudu ungültig. Und was Anas gesagt hat, es ist nur eine Aussage von einem Gefährten, die keine Bestätigung vom Propheten Muhammad s.a.w. unbedingt hat. Und die Gelehrten haben 8 Aussagen getroffen. Die erste Aussage ist, da haben wir das erklärt vor dem Gebet, die erste Aussage, Schlaf oder Schlafen macht Wudu ungültig in jeder Hinsicht. Ob das im Sitzen ist, ob das kurz ist oder lang ist, Schlaf. Aber wenn man sagt, das ist Schlummer, das ist schnell, da hat man nicht geschlafen, da weiß man noch, was um sich ist, dann ist das nicht Schlafen in diesem Zusammenhang. Al-Qawl al-Thani, Barakallahu fikum. طبعا قبل ما ننتقل إلى القول الثاني انتبهوا، قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى كلام جميل، قال كنت أفتي أما نام جالسا لا وضوء عليه، يعني كان يفتي أبو عبيد القاسم بن سلام، قال كنت أفتي أنا الذي ينام جالس ما ينتقض وضوءه، ما ينتقض حتى قعد إلى جنبي رجل يوم الجمعة، يوم كان جمعة فقعد إلى جنبي رجل فنام فخرجت منه ريح، خرج من... نعم خرج منه. فقلت قم فتوضأ، فقال لم أنم، ما نم. فقلت بلى وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء. فجعل يحلف بالله ما كان ذلك منه، وقال لي بل منك خرجت. فزايلت ما كنت أعتقد في نوم الجالس، وراعيت غلبة النوم ومخالطته القلب أو مخالطته القلب. سبحان الله. Bevor wir jetzt zur zweiten Aussage kommen, nur eine schöne Geschichte. Das hat Ibn Abd al-Barr in der Erklärung von Al-Muwatta von Imam Malik von Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam. Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam, barakallahu fikum. Er sagte, ich habe normalerweise, als man mich gefragt hat, ob Schlafen das Wudu ungültig macht, ich habe gesagt, Schlafen im Sitzen macht Wudu nicht ungültig. Das wird Wudu, bleibt gültig. Eines Tages war ich in Jumu'ah Gebet. In Jumu'ah, Freitagsgebet, Freitagsrede. Und dann kam eine Person, der saß neben mir. Und diese Person schlief, ja, im Sitzen, bis er Luft abgelassen hat. Dann habe ich ihm gesagt, hier das als Iqama gemacht worden ist, geh, mach Wudu, du hast geschlafen. Der hat gesagt, Wallah, habe ich nicht geschlafen. Er hat geschlafen. Er hat gesagt, Wallah, habe ich nicht geschlafen. Er hat ihm gesagt, du hast geschlafen und du hast auch Luft abgelassen. Der hat gesagt, überhaupt nicht. Die Luft war von dir, nicht von mir. Dann hat Abu Ubaid al-Qasim salam gesagt, ab diesem Moment habe ich meine Fatwa geändert. Und ich sage, wer schläft, muss Wudu wiederholen. Oder muss wieder Wudu machen. Und das ist die Sache, barakallahu fikum. Wenn man schläft, da weiß man nicht, dass man zum Beispiel Luft abgelassen hat oder nicht. Aber das ist nicht der Sinn. Der Sinn der Sache ist, wenn man geschlafen hat, dann ist Wudu ungültig, barakallahu fikum, geworden ist. Und wir müssen unterscheiden zwischen Schlummer und Schlaf. Al-Qawl al-Thani. قالوا هذا لأهل العلم، قالوا لا ينقض مطلقا، يعني حتى لو نمت وضوءك ما عليك شيء. لما سلف من حديث أنس وحكاية نوم الصحابة على تلك الصفات، ولو كان ناقضا قالوا لما أمره، لا لا لا لا أوحي إلى رسول الله سبحانه وتعالى في ذلك كما أوحي إليه في شأن نجاسة النعال وبالنسبة لصحة الصلاة من خلفه. ولكن هذا القول يرد عليه بحديث صفوان اللي ذكرناه، حديث صفوان بارك الله فيكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كانوا سفراء أنهم، يعني إذا كانوا على سفر، أنهم ما ينزعوا لفافهم من بول أو غائط أو نوم إلا من جنابه إذا أجنبه. Die zweite Aussage ist, manche Gelehrten haben gesagt, Schlafen macht das Wudu nicht ungültig, wenn man auch geschlafen hat, lang oder wenig. Das wird, Schlafen ist überhaupt nicht ein Thema, was Wudu ungültig macht oder das Wudu ungültig macht. Und diese Aussage natürlich stimmt nicht. Warum? Die haben natürlich als Beweis Hadith von Anas gebracht. Barakallahu fikum. Es gibt Hadith von Safwan, was wir gesagt haben vorhin, das ist dagegen. Dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Sahaba gesagt hat, sie können und sie sollten 3 Tage, 3 Nächte über die Socken streichen, außer wenn sie im Janabe-Zustand sind. Aber wenn sie schlafen oder Stuhlgang haben oder urinieren, dann nicht. القول الثالث أن النوم ناقض كله إنما يعفى عن خفقتين ولو توالتا وعن الخفقات المتفرقات. وهو مذهب الهادوية، والخفقة هي ميلان الرأس من النعاس، وحده أن لا يستقر الرأس واقف يعني يميلك. ومن لم يمل رأسه عفي له عن الخفقة. ويقولون أحاديث أنسية هذا الأمر. وهذا القول طبعا بارك الله فيكم يعني ما هو الحد؟ قال يعني لو كنت هكذا انتبه، قال لو كنت هيك ونمت يعني لو نمت هكذا ما في شيء، أما لو عملت هيك قال هذا أيضا ما في شيء، أما لو فعلت قال لا خلاص هذا انتقض وضوء. طبعا هذا كله شوفوا هذه الأمور يا أخوة، الأمور يعني الدقيقة عند أهل العلم كيف ناقشوها، لأنه فيه اهتمام بالدين وليس في مثل زماننا ما في اهتمام. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلام. دي دغتي عاوز ساقه بارك الله فيكم ذهاب انجزاك الهادوية ذهاب انجزاك شلافن مخطوضو انقلتش أبا sozusagen abgesehen wird davon, wenn man nur ein- oder zweimal so bei der Seite, mit dem Kopf bei der Seite kommt. Das heißt, du bist im Schlaf oder du bist wach und dann schläfst du einmal, dein Kopf dreht sich nach rechts oder nach links, einmal auf deine Schulter, zweimal, ist kein Problem. Aber wenn lang, dann ist das Schlaf, dann ist Wudu ungültig. Und diese Aussage sieht man, ich meine, wie wird man das sozusagen bestimmen? Ob das Schlaf ist oder nicht Schlaf ist. القول الرابع أن النوم ليس بناقض بنفسه بل هو مظنة للنقض لا غير. فإذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض وإلا انتقض. وهذا مذهب الشافعي، واستدل بحديث علي عليه السلام العين وكاه السه فمن نام فليتوضأ، والحديث حسن حسنه الترمذي. قال المؤلف هنا إلا أن فيه أو الشارح عفوا الصنعاني إلى أن فيه من لا تقوم به حجة وهو بقي بن الوليد وقد عنعنه، وحمل أحاديث أنس على من نام ممكنا مقعدته جمعا بين الأحاديث، وقيد حديث صفوان بحديث علي عليه السلام هذا، وقال معنى حديث علي أن النوم مظنة لخروج شيء من غير شعور، فالنوم ناقض لا بنفسه. وهذا القول بارك الله فيكم لا يستقيم، لا يستقيم، لأن حديث علي عام، وأن النوم ليس ناقض بنفسه بل هو مظنة للخروج، هذا ليس أمر كل نائم، أنه قد ينام الإنسان وما يخرج شيء وقد ينام ويخرج، فالنوم ناقض بذاته وليس مظنة بارك الله فيكم لخروج شيء. دي فيرتي أوزاغ إس بارك الله فيكم، انتبهوا فهمتم شو معنى تناقض بنفسه أو مظنة؟ يعني قالوا النوم لوحده إذا نام الإنسان لوحده ما في شيء، ولكن لأن النوم إذا نام قد يخرج، قد يخرج مثلا هواء، فلذلك هواء، فلذلك قالوا ينقض، أما بنفسه لا. أما الآخرون قالوا النوم بنفسه ناقض من نواقض الوضوء، لحديث علي قال فمن نام فليتوضأ، من نام فليتوضأ. أما قوله وكاء السه، السه هو الدبر، السه هو الدبر، والوكاء هو الرابط، تعرف أنت الكيس، عندك كيس ولما أنت تربط الكيس هذا الرباط يسمى الوكاء، والسه هو الدبر. فقال العين وكاء السه، يعني النوم إذا نام الإنسان انفلت الوكاء فقد يخرج شيء، فهمتوا؟ ك كأنك كيس، هذا الوكاء، إذا شلته فتح الكيس. فكذلك بالنسبة للعين بالنسبة للوضوء، وهذا القول هو قول الشافعي رحمه الله. كثير أوزاق بارك الله فيكم اسم شافعي رحمه الله تعالى. أزاقت schlafen an sich selbst. Pass auf. Schlafen an sich selbst ist nicht, macht Wudu nicht ungültig. Aber im, wenn man schläft, es gibt Wahrscheinlichkeit, dass man Luft ablässt. Und dafür ist Schlafen, wenn man schläft, dann wird Wudu ungültig. Nicht weil Schlaf an sich selbst Wudu ungültig macht, sondern weil die Wirkung des Schlafens etwas mit Luft ablassen zu tun hat. Und er hat Schafi'i natürlich einen Beweis geholt, das von Ali, Radwanallah alayhi, das Hadith ist bei auch At-Tirmidhi, Barakallahu fikum, und bei anderen, Al-Aynu wika'u sah, das wird Auge, das Auge ist die Bindung von Anus, von After. Das Auge ist die Bindung von After. Wer schläft, dann muss er Wudu machen. Oder dann macht er Wudu. Was bedeutet diese Aussage von Ali Radwanallah alayhi? Das Hadith natürlich. Barakallahu fikum. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Beutel hast und du hast Bindung, Binde am Kopf des Beutels, du bindest das zusammen, dann hast du Beutel, alles was im Beutel ist, bleibt drin. Aber wenn du diese Bindung wegmachst, dann was passiert? Dann kannst du zum Beispiel deine Hand in diesen Beutel reintun und so weiter. Und das ist das Gleiche. Wenn man schläft, dann gibt es keine Bindung mehr für Anus, das wird man kann sozusagen Barakallahu fikum Luft ablassen. Und von hier hat Schafi'i gesagt, Schlafen ist nicht an sich selber ungültig Machung des Wudu ist, sondern Schlafen ist eine Wahrscheinlichkeit, dass man etwas Luft oder durch Anus ablässt und deshalb macht das ungültig. Aber diese Aussage ist, deshalb sagt Schafi'i, wer im Sitzen schläft, ist kein Problem, wenn er richtig fest auf dem Boden bleibt. Aber wenn er sich sozusagen, wenn er sich dreht auf der Seite oder wenn er fällt auf dem Boden, dann ist Wudu ungültig. Aber Barakallahu fikum, diese Aussage ist nicht exakt. Warum? Weil Hadith von Safwan anders ist und Hadith von Ali auch. Das ist allgemein. فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّعْ, wer schläft, dann macht Wudu. Oder wäscht sich, nimmt Wudu. الخامس أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلي راكعا أو ساجدا أو قائما فإنه لا ينقض وضوءه لا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو خارجها فإن نام مضطجعا أو على قفاه نقض واستدل له بحديث إذا نام العبد في سجوده باه الله به الملائكة يقول عبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي رواه البيهقي وهذا الحديث بارك الله فيكم ضعيف رواية البيهقي وفي رواية عن ابن عباس رضوان الله عليه أنه من نام ساجدا فلا وضوء عليه ولكن هذا الحديث أيضا ضعيف ولا يتقوى مجموع هذه الأحاديث يعني ما تستطيع هذه الحديث أن تقوي بعضها بعضا بارك الله فيكم حتى نقول أنه هذا يعني صحيح فانتبهوا لهذا جزاكم الله خيرا دي فنفتة أوزاقة دي فنفتة أوزاقة بارك الله فيكم Wenn jemand schläft, in einer Form oder in einer Art, wie die Bewegungen des Gebetes. stehen oder im Ruku' oder im Sujud. Wenn du in dieser Form, in dieser Art schläfst, dann ist dein Wudu gültig. Aber wenn du im Liegen auf Bauch oder auf dem Rücken schläfst, dann ist dein Wudu ungültig geworden. Und da haben diese Leute ein Hadith geholt, was barakallahu fikum da'if ist, mit Sicherheit da'if ist, dieses Hadith. Und zwar, wenn jemand von meinen Dienern, so sagen sie, dass Allah sagt, wenn jemand von meinen Dienern schläft in Sujud, dann Allah subhanahu wa ta'ala sagt den Engeln, schaut mal mit meinem Diener, seine Seele ist bei mir und sein Körper wirft sich nieder zwischen meinen Händen. Natürlich, barakallahu fikum, dies ist da'if. Dies ist da'if. Wallahu ta'ala a'la. Es gibt auch eine Aussage, barakallahu fikum, von Ibn Abbas bezüglich Schlafen im vorbeugen Zustand. Das ist auch da'if. القول السادس بارك الله فيكم أنه ينقض النوم يعني ينقض الوضوء إلا نوم الراكع والساجد للحديث الذي سبق وإن كان خاصا بالسجود فقد أقاس عليه الركوع كما قلت نفس الشيء ولكن هون شالوا الركوع في زكس تعوز زاكي دابن زكزاك شلافن مخت وضوء انقلتش أو سافن من in Zustand des Ruku'es oder des Sujudes ist, dann kein Problem. Siebten, schlafen im Gebet, pass auf, schlafen im Gebet, wenn du betest, عفواً لا ينقض النوم في الصلاة بالوضوء على كل حال وخارجها نعم وخارجها نعم زبتن بارك الله فيكم زيها من gesagt wenn man im Gebet während des Gebetes schläft dann ist das Wudu bleibt Wudu gültig aber wenn man außerhalb des Gebetes schläft dann ist Wudu ungültig. Sowieso, ich meine, das kann nicht stimmen, diese Aussage, barakallahu fikum. Weil erstmal das ohne Beweis ist und der Beweis ist eine sehr schwache Überlieferung. Zweitens, wenn du schläfst, dann weißt du nicht mehr, was du sagst. Denn wie ist das Gebet gültig, wenn du nicht wissen kannst, was du sagst im Gebet? الثامن والأخير أن كثير النوم ينقض على كل حال ولا ينقض قليله وهؤلاء كذلك يقولون النوم ليس بناقض وإنما مظنة النقض والكثير مظنة بخلاف القليل وحملوا أحاديث أنس على القليل إلا أنهم لم يذكروا قدر القليل ولا الكثير حتى يعلم كلامهم بحقيقته ولو داخل تحت أحد الأقوال أم لا فهذه أقوال العلماء في النوم. بارك الله فيكم دي أختي أوزاغي دي أختي أوزاغي wenn man lang schläft dann ist Wudu ungültig aber wenn man kurz schläft dann ist Wudu gültig und diese Aussage braucht natürlich zu wissen was bedeutet kurz und was bedeutet lang. Die haben das nicht erzählt, diese Leute, die das gesagt haben. Und schlafen ist schlafen, ob das kurz ist oder ob das tief ist oder nicht tief. Schlafen ist schlafen. Das sind die acht Aussagen von Gelehrten diesbezüglich. Und da sieht man, barakallahu fikum, dass die erste Aussage die richtige Aussage ist. Wallahu ta'ala, a'la a'la. Und hier sagt Al-Mu'allif, Al-Aqrab, Al-Qawlu bi-anna al-Nawm naqid li-hadithi Safwan. وقد عرفت أنه صححه ابن خزيمة والترمذي والخطابي ولكن لفظ النوم في حديثه مطلق ودلالة الاقتران ضعيفة فلا يقال قد قرن بالبول والغائط وهم ناقضان على كل حال. ولما كان مطلقا ورد حديث أنس بنوم الصحابة وأنهم كانوا لا يتوضؤون ولو غطوا غطيطا، وبأنهم كانوا يضعون جنوبهم، وبأنهم كانوا يوقظون، والأصل جلالة قدرهم وأنهم لا يجهلون ما ينقض الوضوء، سيما وقد حكاه أنس عن الصحابة مطلقا. ومعلوم أن فيهم العلماء العارفين بأمور الدين خصوصا الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام، وسيما الذين كانوا منهم ينتظرون الصلاة معه، فإنهم أعيان الصحابة. وإذا كانوا كذلك فيقيد مطلق حديث صفوان بالنوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، ويؤول ما ذكره أنس من الغطيط ووضع الجنوب والإيقاظ بعدم الاستغراق، فقد يغط من هو في مبادئ نومه قبل استغراقه، ووضع الجنب لا يستلزم الاستغراق، فقد كان يضع جنبه بعد ركعتي الفجر ولا ينام، فإنه كان يقوم لصلاة الفجر بعد وضع جنبه. وإن كان قد قيل إن من خصائصه أنه لا ينقض نومه وضوءه، على أن عدم ملازمة النوم لوضع الجنب معلومة، والإيقاظ قد يكون لمن هو في مبادئ النوم فينبه لئلا يستغرقه النوم. وهذا وقد ألحق بالنوم الإغماء والجنون والسكر بجامع زوال العقل، واتفق العلماء على أن هذه الأمور ناقضة، فإن صح كان الدليل الإجماع، يعني الإجماع على أنها من نواقض الوضوء. بارك الله فيكم، هذا الكلام واضح، ولو أن يعني القول هنا بأنه من دلالة الاقتران ضعيفة. شو معنى دلالة الاقتران ضعيفة؟ المعنى هنا أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من غائط أو بول أو نوم، عفوا حديث صفوان، أنه كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا إلا من هذه الثلاث، إلا من الجنابة. ولكن يا أخوة، قال علي رضوان الله عليه، رواية علي، فمن نام فليتوضأ. في هنا دلالة أخرى، من نام فليتوضأ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم النائم الذي نام أن يتوضأ، طبعا إن أراد الصلاة. والله تعالى على وأعلم. بارك الله فيكم. دي أوتر رحمه أو دي كليغا رحمه الله تعالى دي ذاك und die nächste Aussage oder die richtigste Aussage davon ist, das ist die erste Aussage, das heißt, wer schläft, muss Wudu nachholen, und Wudu ist eine Handlung, Schlafen ist eine Handlung, die Wudu ungültig macht. Und der Beweis dafür ist Hadith Safwan ibn Assal und das Hadith Nummer 55, was wir gesagt haben, Barakallahu fikum. Aber der sagt, dass hier die drei in Hadith Safwan, Stuhlgang, Urin und Schlafen, der hat gesagt, das ist kein Beweis in diesem Zusammenhang. Aber es gibt andere Beweise natürlich, wie zum Beispiel Hadith von Ali رضوان الله عليه. Und das ist wallahu ta'ala a'la wa a'lam die richtige Aussage in diesem Zusammenhang. Das heißt, barakallahu fikum, das erste, was Wudu ungültig macht, ist Schlafen. Dazu gehört, wenn man in Ohnmacht ist, wenn man verrückt wird, das wird nicht mehr zur Rechnung fähig ist, oder wenn man betrunken ist. Dies macht Wudu ungültig, und es gibt natürlich sozusagen Ijma' dafür. Diese drei, die machen Wudu ungültig. Das wird eine Person, weil das wie Schlaf ist. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Das ist Barakallahu fikum bezüglich dieses Thema. Und nicht vergessen die Geschichte, die ist schöne Geschichte von Abu Ubaid al-Qasim Sallam, mit der Person, der neben ihm in die Moschee reingekommen ist, und der saß neben ihm und er hat geschlafen und er hat Luft abgelassen. Der hat ihm gesagt, steh und mach Wudu. Der hat ihm gesagt, nein, ich habe das nicht gemacht, du hast das gemacht. Und viele, die schlafen, barakallahu fikum, die wissen das nicht danach, dass sie geschlafen haben. Da sieht man in Khutbat al-Jumu'ah, in Jumu'ah, in Rede, dass Leute schlafen und dann steht ja Allahu Akbar. Man sagt ihm, du hast geschlafen. Der sagt, nein, nein, nein. Nein. Subhanallah. Taib. Tfadal. Na. نعم لا الوضوء لذكر الله مستحب وليس واجب على كل لحظة ما انتهينا الأمر الثاني بارك الله فيكم الذي ينقض الوضوء ولا كم ساعة 20:30 الأمر الثاني الذي ينقض الوضوء الحيض بالنسبة لي المرأة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه رواه البخاري ومسلم وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة هذا بالنسبة للمستحاضة بالنسبة لي المستحاضة بارك الله فيكم حديث نوما زفان زيستيش بارك الله فيكم حديث نوما زفاي وند زيستيش عائشة هاد برشتد فاطمة بنت أبي حبيش فاطمة بنت أبي حبيش kam zum Propheten Muhammad s.a.w. Da hat sie ihm gesagt, O Prophet, ich bin eine Frau, die Istihada hat. Istihada bedeutet, die hat immer Blut. Und ich habe keine Reinheitsphase vom Blut. Sollte ich das Gebet verlassen? Der Prophet sagte, nein. Nein. Das ist eine Blutung. Das bedeutet, das ist eine Gefäßblutung. Es gibt bei dir Blutung, Gefäß. وَلَيْسَ بِحَيْضٍ Das ist keine Periode. Das ist keine Menstruation. Sondern das ist eine Art Blutung, Verletzung sozusagen. Wenn deine Periode oder wenn deine Menstruation eingetroffen ist, dann verlass das Gebet. Und wenn das zu Ende ist, dann wasch die Blut, das Blut, Entschuldigung, das wird, mach eine Waschung und dann bete. Das Hadith ist bei Bukhari und Muslim. Bei Bukhari, dann mach Wudu für jedes Gebet. Das heißt, wenn die Frau ihre Periode hat, Periodenblutung, Periodenblut ist, barakallahu fikum, eine Handlung oder ein Thema, eine Sache, die das Wudu ungültig macht. Laut Hadith Fatima bint Abi Hubeish, was sie dem Propheten Muhammad s.a.w. erklärt hat. Ich werde dieses Hadith jetzt nicht mehr erklären. Inshallah, barakallahu fikum, lenna takallam an hada. Ma'annu al-Hadith, yani, sahel, walakin, sanakif huna. بإذن تعالى سنقف هنا بإذن تعالى ثم نتابع الثلاثاء القادم بإذن تعالى دروسنا بارك الله فيكم كما تعلمون يوميا بعد الساعة السابعة إن شاء الله يوم الاثنين لغة عربية يوم الثلاثاء فقه يوم الأربعاء قرآن يوم الخميس عقيدة ويوم الجمعة علامات الساعة بإذن الله Wir werden hier stoppen, bi'idhni ta'ala. Nur das Hadith haben wir genommen. Das nächste Mal werden wir dieses Hadith erklären. Unsere Unterrichte, die sind jeden Tag, jeden Abend. Unsere Unterrichte, die sind jeden Abend ab 19 Uhr, inshallah. Montag Grammatik der arabischen Sprache, Dienstag Fiqh-Unterricht, Mittwoch Koran-Unterricht, Donnerstag Aqida-Unterricht und Freitag, barakallahu fikum, haben wir Zeichen vor dem letzten Tag Unterricht. Das sind die Unterrichte, die wir haben. Und jeden Abend ab 19 Uhr, bi'idhnihi ta'ala. Heute haben wir über, barakallahu fikum, Dinge oder Themen, Handlungen, die das Wudu ungültig machen. Und inshallah werden wir stoppen bei dem zweiten, und zwar, das ist die Menstruation einer Frau. Wenn man Fragen hat, da kann man diese Fragen inshallah jetzt stellen, hier in der Moschee. Und bezüglich Internet, Salaid al-Mar al-Jai, bezüglich Internet, ist Najib al-Farisi da? Okay, dann könnt ihr eure Fragen an Najib, Najib al-Farisi schicken, inshallah. Dann könnt ihr eure Fragen an Najib al-Farisi, Fragen zum Thema, was wir heute behandelt haben. Fragen zum Thema, was wir heute behandelt haben, barakallahu fiik. طيب, تفضل. في على اليمين أسئلة؟ نعم. هذا سنشرحه له. هذا الحديث هو حديث أسماء بنت حبيش رضوان الله عليها. هذه كانت مستحاضة. شو معنات مستحاضة؟ قالت له أصطحاض فلا أطهر، يعني عندها دم دائما، وهذا يسمى استحاضة، لأنه الأصل المرأة عندها عادة يكون عندها دم فيها. قال أهل العلم أكثره 15 يوم، طبعا قد يستمر أكثر، ولكن هذه المرأة يعني كل 15 يوم ممكن يكون عندها دم، وبعدين تطهر، يعني يكون عندها وقت معين وبعدين تطهر. والعادة عند النساء أنها كل 28 يوم عندها عادة، 28 يوم يأتيها دم يستمر بين 5 إلى 7 أيام العادة عند النساء، وبعدين تطهر المرأة، تعد من 1، هذا يوم الدم هو 28 أو 1، 7 أيام 7 انتهى الدم، بعدين بعده 21 يوم يأتيها دم مرة أخرى، وهكذا. فأحيانا عند المرأة يكون عندها عرق نزف، فماذا يحصل عندها؟ الدم يصير 7 أيام 8 أيام 9 أيام، يقطع يوم بعدين يأتي الدم مرة أخرى، 10 أيام 11 يوم 12. هي عادتها 7 أيام، صاروا 13-14 يوم، يكون هذا قد يكون عرق. كيف تعرف المرأة؟ هذا سنتكلم عليه المرأة القادمة، ولكن تعرفه بحسب عادتها وبلون الدم ورائحته. فقالت له أنا أستحاض ولا أطهر، أدع الصلاة؟ قال لا صلي. إذا أتت الحيضة، إذا كان عندك حيضتك هي 7 أيام، توقفي عن الصلاة، فبعد 7 أيام أنت تعتبري مستحاضة، عندك نزف، فتتوضأي وتصلي، ولكن قبلها تغتسلي من الحيض. وهذا هو بالنسبة للموضوع. فكيف تعرف المرأة؟ هذا يحدث كثير عند النساء، واليوم الطب تطور، فالمرأة يا أخوة ماذا تفعل في هذا؟ تأخذ 3 أشهر حبوب منع حمل، حبوب مانع للحمل، لأنه هذا الحبوب فيها هرمونات معينة تنظم لها عادتها، وبعد 3 أشهر تصير عندها كل 28 يوم أو كل 30 يوم إلى غير ذلك، وبهذا يعالج، أو 6 شهور. وتنتظم دورة الدورة أو تنتظم العادة عند المرأة. كيف تعرف؟ طبعا هذه على حسب لون الدم كما ذكرنا. دب غودة اشتلت أنا فراغي بتسجلش دس الدم ليتسن حديث بس فيه جزاك تابن بس ich in Schala das nächste Mal erklären werde, nicht diesmal. Und zwar, der sagt, wie ist das bei einer Frau, die immer Blut hat? Barakallahu fikum, normalerweise, die Frau hat eine Periode. Und die Periode, die ist 28, Zyklus heißt das. Das ist 28 Tage. Normal. Normalerweise bei meisten Frauen ist 28 Tage und die Frau hat ihre Periode zwischen 5 und 7 Tage. Das ist normale, sozusagen, die meisten Frauen haben. Tag 1 von Periode bekommt die Frau ihre Menstruation Blut, 7 Tage, dann hört das auf, die Frau wäscht sich und dann kann sie beten natürlich und fasten und so weiter. Bei manchen Frauen passiert etwas, das heißt Istihada. Istihada ist eine Art Blutung, aber die ist nicht Periodenblutung, sondern die ist durch Hormonenschwankungen oder durch eine Verletzung der Eschemie durch die Gebärmutter von der Mutter, von der Frau. Es gibt etwas, was nicht in Ordnung ist, das kann manchmal krankhaft sein, aber allgemein, es gibt bei ihr Blutung. Was macht die Frau hier? Barakallahu fikum, die Frau bekommt 3 Monate Pille. Und nach diesen 3 Monaten, inshallah, bekommt sie, inshallah, eine geregelte Zyklus. Manchmal dauert das 6 Monate. Aber jetzt, in diesem Hadith von Asma bint Hubeish, die kam zum Propheten Muhammad s.a.w. und der hat ihm gesagt, ich habe immer Blut. Was soll ich machen? Sollte ich das Gebet nicht verrichten, der sagte nein. Das ist bei dir, Irq, das bedeutet, das ist Blutung durch ein Gefäß. Aber wenn du deine Periode hast, dann betest du nicht, fastest du, dann betest du nicht. Wenn deine Periode zu Ende ist, das wird, wenn deine Blutphase zu Ende ist, dann wäschst du dich und dann betest du. Und das ist hier bezüglich Istihada und Hayd. Wie kann eine Frau wissen, ob das Istihada oder Hayd ist, ob das Periodenblut ist oder normale, natürliche Blutung ist. Barakallahu fikum. Die kann das wissen erstmal A, durch ihre Periode, das bedeutet durch ihren Zyklus, und zweitens durch Farbe und Geruch des Blutes. Und dieses Hadith werden wir inshallah das nächste Mal erklären. Allahu a'lam. Na, Allah. هذا مو موضوعنا الآن ليس موضوعنا. نعم تفضل سؤالك الثاني بعدين أجيبك على سؤالك. لا كان عنده سؤال غيره هذا أيضا ليس في الموضوع أصلا. نعم وكان بدك تسأل سؤال آخر وراح نايم ومو نايم. يا سلام فهمتك ايه غلط ناعس يعني ناعس ايه ايه ويفهم ماذا يقول وكب الله فهمت هو يفهم التسبيح خلاص اذا يفهم التسبيح خلاص يسبح ما في مشكلة لا خير. دي بغودة اشتلت زواي فخاقة. هل في احد عنده للموضوع اسئلة عندكم؟ لا. نعم ايه إذا نام في الصلاة انتقض الوضوء وراحت الصلاة، عليه أن يخرج من الصلاة ويعيد الوضوء ويصلي من جديد، لأنه خلاص صار مثل يعني لا تصور واحد نايم عم يصلي، شو بده يقوله؟ أصلا غير معقول هذا. نعم دي بغودة اشتلت أنا في خاقة من ذاك فين يمد إم جبيت شليفت بس بسيط دان اس وضوء انقلتش وانت اس كبيت اس انقلتش دان مش من دس فيدا هول دي بغودة ذاك فين يمد قرآن ليزن مشتة او دا الله ارفين مشتة وانت هاد geschlafen braucht er noch mal wudu zu machen damit er Allah erwähnt? Nein, der braucht nicht. Der stellt eine Frage, sagt, eine Person ist so in Schlummer und der erwähnt Allah, der macht Tasbih zum Beispiel. Ist das in Ordnung? Wenn er weiß, was er sagt, okay, aber wenn er nicht weiß, dann nicht. So alak. Al-Asl, ya akhi, barakallahu fik, anna al-insan, idha kan yudafi'uhu al-akhbathan, fa'innahu yatawadda wa yusalli. بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضور طعام ولا ويدافع الأخبثان، يعني إذا كان عندك شيء تشعر في بطنك أو تشعر أنك تريد تبول أو تريد تتغوط، فذلك أول شيء إذا بتغوط وبول ثم تعال فصل، لأنه الآن إذا أنت عندك طول الوقت ريح في بطنك وغير مرضها، أما إذا كان مريض فليصلي حتى لو أخرج ريح، أما لو ما كان عنده مرض وكان طبيعي وصار عنده ضغط شديد أنت ما عاد تفكر الآن تقول مثلا اسمع تقول مثلا والسماء ذات البروج فهمت؟ يعني هنا تذهب توضأ وترجع. طبعا إذا كان هذا ليس وسوسة وليس مرضا، أما إذا كان مرض وإذا كان وسوسة فيتابع صلاته حتى ولو شعر بهذا، حتى ولو خرج في قبر. تبغوا تشتلت أنا في خاقة ونزاكت was ist mit einer Person die betet und während des Gebetes hat man das Gefühl es gibt Druckgefühl dass man Luft ablassen will, was ist mit ihm, macht er das Gebet weiter oder nicht? Eigentlich der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte kein Gebet wenn das Essen vorhanden ist, da ist oder wenn man Druck bezüglich Stuhlgang oder Urin hat. Wenn du Druck hast, gehst du erstmal auf Toilette oder isst du und dann betest du. Und das ist auch, das gilt auch für diese Sache. Wenn natürlich die Person gesund ist, aber wenn die Person krank ist, das bedeutet, der hat Krankheit mit Magen oder in Bauchbereich, oder der hat zum Beispiel etwas mit der Blase. Diese Person betet weiter, wenn auch Luft ablässt, weil das krank ist. Oder wenn die Person Waswasa hat, diese Einflüsterung von Wudu hat, dann macht er das Gebet weiter, trotz dass er auch Luft ablässt. Das ist in diesem Spezialfall. Aber allgemein, wenn man Druck hat auf Bauch, im Bauch, dann sollte man erstmal auf Toilette gehen und dann wieder zurückkommen. Warum? Schaut mal, Barakallahu fikum. Wenn man zum Beispiel jetzt Druck hat, wenn man Druck hat und dann da will man etwas lesen, ja? Da wird man lesen und die ganze Zeit sich sozusagen festhalten, dass er kein Luft ablässt. Deshalb wird man nicht mehr wissen, was man sagt im Gebet. Deshalb, da geht man erstmal auf Toilette und dann kommt man wieder. Da sagt man, ja, aber vielleicht ist das Gebet dadurch geht das Gebet verloren, die Leute werden trotzdem barakallahu fikum, wenn das auch passiert. Na. Na. مهم مهم ها ما شاء الله was von Wichtigkeit. نعم نعم نعم اذا صار عنده شيء اسمع افهم والله فهمت السؤال ماني غبي فهمت السؤال انا؟ ايه ماني غبي. خلاص فهمت السؤال. يقول الاخ: رجل توضأ، رجل متزوج توضأ، فبعد ان خرج، فبعد ان رجع ليصلي، فوجد زوجته عارية، فهل يعيد الوضوء ولا لا؟ على حسب، اذا صار عنده شيء يعني اذا امذى نزل مذي يعيد الوضوء، اما اذا ما صار عنده شيء فلا يعيد الوضوء. خلاص فهمنا، جاوبناك، شو قلنا؟ طيب يا اخي والله فهمنا، اسمعني، فهمت، اعيد الجواب. اذا حصل عنده شيء امذى، تعرف شو معنى امذى؟ ايوه، اذا نزل ماء، اللي كل ماء الشفاف، مو هذاك اللي بتعمله، لا ايوه، مو على الاصفر. نعم في قبر. طيب خذ اشتلت انا فخاقه وانساك، ما شاء الله تفخاق انت زدت. اوكي خليني ترجم. ايه طيب خذ اشتلت انا فخاقه وانساك. ein Bruder hat Wudu gemacht und dann ist er zum Beispiel zu einem anderen Raum zu Hause gegangen. Da hat seine Frau nackt gesehen. Sollte er Wudu nachholen? Oder ist Wudu ungültig geworden? Sollte er das nachholen? Oder ist das in Ordnung, wenn er seine Frau nackt sieht? Barakallahu fikum, die Sache hängt davon ab, wenn er transparente Flüssigkeit produziert, dann muss er Wudu nachholen. Wenn das nicht passiert, dann kann er normal beten und es ist kein Problem. Ja, es gibt diese transparente Flüssigkeit, die produziert der Mann, wenn er Schahwa hat, wenn er Bedürfnis hat. Und wenn in diesem Zusammenhang, du hast deine Frau nackt gesehen, deshalb hast du diese, dann musst du das machen. Wudu nachholen. Aber wenn nicht, dann nicht. Na. طيب للأخوة هنا في المسجد، إن شاء الله ننهي الدرس بإذن تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، واجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Für die Brüder, die hier in der Moschee sind, inshallah ist der Unterricht zu Ende. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Für die Brüder und Schwestern, die im Internet sind, machen wir weiter, inshallah, mit euren Fragen. Aber ich habe die ganze Zeit Fragen und Fragen und Fragen, und dann habe ich nur eine Frage bekommen und auch nicht zum Thema. Fika barakallah. Khasa sabitkun tathabu thabu. Naam? Naam, naam. Unsere Unterrichte, die sind jeden Abend, wie ich schon gesagt habe. 19 Uhr. Koran, Bukra. الأصل لا. لا قدر الله عليك هذا أو كذا، الأصل لا. خلاص يقول قدر الله ما شاء فعل انتهى. أسأل الله يلطف بي. نعم. في مرتضى بيعرف واحد كويس، خليه يقول مرتضى الباكستاني. ايوه مرتضى. ان شاء الله بتعرفي. ايه خلاص، هذا بيسأله وبيقول لك ان شاء الله. ليش؟ يحسبون الكندبون عن السبب. لا ما بيطلع له. عليك بس قطع ولا على كل العائلة؟ لا بس قطع. وعندك أولاد وكذا؟ لا عندي زوج عمري. إيه. زوج لا عادي عادي قاعد يسافر عربي. عندي فرنسا كذي. شاء الله. بس أنا أبي بس أنا أشتغل هناك إيه خلاص أنا كله خير إن شاء الله بكرة أشوفه هو بيقول لك. بإذن الله. على مارتن مارو جادي. إيه خلاص. مارتن مارو. بارك الله فيك نبي. ألمانيا أسترايش شويس بول تشيش أنكايش بنيوكسلاند هولندا بلجيم سكندنافيين دنمارك بارك الله فيك وسط أوروبا وهذه إيبيريا مع إسبانيا وبرتغال نسأل الله يبارك فيك جعل في إنزين حسن جزاك الله خير عليك الله يديك العافية هذه المسألة اللي قطعوا عليك فهمت ايه بعدين مارتن كولي معهم الفيرما هذه ومارتن خارتي تكبر كل يدون مالي وبعدين ايش صارت يقولوا لي انت السبب يعني فيها يعني انا يشوف فيها بعدني هو كونكريت بعد ما جاء يعني بطلت بعد ما جاء بس اعطوني صدري قالوا لي احنا معناته روح للفيرما انت قبل ما تعمل محامي روح للفيرما وخلي الفيرما يكتبوا لك شو اسمه وخلص بعرف بس خلي يكتبوك انه مو بسببك انما هم خلصت ايه خلص معناته بتعمل فيدا شبوخ خلص فيدا شبوخ خلص تمام الفيرما خلص خلص تمام اعمل انت فيدا شبوخ وان شاء الله خير ان شاء الله اسال الله يوفقك للخير ان شاء الله امين بارك الله فيك الله يحفظك بارك الله فيك السلام بارك الله فيك الله يحفظك يعني أهلا وسهلا السلام عليكم طيب دي بريد ان شفست ان منت نت دي هابن فخاغن وين من فخاغن هات تم تيما نتوليش فزويقو مختهم دم بيتي بارك الله فيكم ان برودر نجيب الفارسي شكل بسم الله Damit wir auch nicht lange machen, Barakallahu Fikum. Wir haben ungefähr um 7 angefangen. Nochmal, für unsere Brüder und Schwestern im Internet, unser Unterricht hier, das ist von der Moschee live. Und deshalb, ich kann nicht viel, Barakallahu Fikum, mich konzentrieren auf Internet. Das fängt so ungefähr 19 Uhr an. Dazwischen haben wir Isha-Gebet und dann machen wir weiter. Das nur so diese paar Tage. So 15, 16 Tage, bis die Zeit geändert wird. Und dann machen wir das zwischen Maghrib und Isha-Gebet. Und das ist jeden Tag, wie wir das gesagt haben. Ich habe Fragen von euch bekommen. Könnt ihr mich gut hören im Internet? Okay, Alhamdulillah. Okay. Ich habe eine Frage bekommen hier im Internet. Ich lese. Das Streichen über die Strümpfe gilt auch, wenn man nicht auf der Reise ist. Natürlich. Wir haben das schon, Barakallahu Fikum, gehabt. Ich weiß nicht, wer ist von Anfang an dieser Unterrichte da? Der tippt mir eine 7. Und wer neu zu diesem Unterricht gekommen ist oder seit einem oder zwei Unterricht, der tippt mir 9. Wer ist von Anfang an da und wer ist neu? Ja, die meisten sind neu. Nenne diese speziellen Unterrichte, was wir von der Moschee machen. Die meisten sind neu, deshalb, Sie wissen, vielleicht Sie haben das nicht mitbekommen. Barakallahu fikum, wir haben schon 6 Kapitel von dem ersten Buch von Bulugh al-Maram genommen. Wir haben 6 Kapitel von dem ersten Buch von At-Tahara, von Reinheit, wenn wir Tahara mit Reinheit übersetzen dürfen. Auf jeden Fall, wir haben das Barakallahu Fikum gemacht. Auf jeden Fall, diese Frage, die haben wir schon behandelt, und zwar, darf man über die Socken streichen, auch außerhalb, wenn man nicht auf der Reise ist, natürlich. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es gibt eine Überlieferung von Ali ibn Abi Talib, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Sahaba 3 Nächte und 3 Tage, wenn die auf der Reise sind, gegeben hat, dass sie über die Socken oder Strümpfe streichen können. Und wenn sie nicht auf der Reise sind, dann barakallahu fikum, ein Tag und eine Nacht. Und das fängt an vom ersten Streichen und nicht barakallahu fikum, vom ersten Anziehen der Socken. Das haben wir das alles barakallahu fikum, detailliert erklärt voriges Mal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Die zweite Frage, die ich hier habe, wie ist das, wenn man sein Geschlechtsorgan berührt? Ist der Wudu gebrochen? Barakallahu fik. Ist Wudu ungültig, wenn man Geschlechtsorgan berührt? Barakallahu fikum, das werden wir inshallah detailliert später erklären. Das werden wir detailliert später erklären, aber trotzdem nur eine schnelle Frage. Es gibt Ikhtilaf zwischen den Gelehrten diesbezüglich, also es gibt verschiedene Aussagen von Gelehrten des Islam, wenn man die Geschlechtsorgane berührt hat bei dem Mann, weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, man messe dhakarahu falyatawadda. Das wird, wer sein Geschlechtsorgan, jetzt die Männer, wer sein männliches Glied berührt hat, muss Wudu machen. Muss Wudu machen. Das ist barakallahu fikum. Das ist eine Überlieferung. Und es gibt eine andere, das ist von Talq ibn Ali radiallahu anhu, sagte, ein Mann sagte, ich habe mein männliches Glied berührt. Oder der hat den Propheten Muhammad s.a.w. danach gefragt. Er hat ihm gesagt, wenn jemand sein männliches Glied berührt hat, muss man Wudu machen. Dann sagte der Prophet Muhammad s.a.w., nein, das ist ein Körperteil von dir. Und barakallahu fikum, es gibt aber Hadith Busra, das ist was anderes, der sagt doch, wie ich schon gesagt habe, oder Hadith Busra ibn Safwan, radwanallahu alayhima, der sagte, wer sein männliches Glied berührt hat oder Geschlechtsorgan berührt hat, der muss Wudu nehmen. Auf jeden Fall, die Gelehrten, die haben unterschiedliche Aussagen diesbezüglich barakallahu fikum getroffen, und das Beste ist, wallahu ta'ala ala wa alam, das Beste ist davon, wenn man das männliche Glied berührt hat mit Bedürfnis und da hat man transparentes Flüssigkeit produziert, dann ist Wudu ungültig geworden. Aber wenn nicht, dann hat man noch Wudu, wenn man die Hadithe alle sozusagen wirken lassen will. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Natürlich die Gelehrten, wie ich schon gesagt habe, manche haben gesagt, doch, das einfache Berühren macht Wudu ungültig, die anderen sagen, egal. Aber das ist wallahu ta'ala ala wa a'lam, die bessere oder die beste Aussage. Wenn man das berührt hat mit Bedürfnis und da hat man eine transparente Flüssigkeit sozusagen produziert. Bei manchen das genug nur, wenn man Bedürfnis hat. Bei anderen, wenn man transparente Flüssigkeit produziert hat. Und das, wallahu ta'ala a'lam, das ist die beste Aussage diesbezüglich. Auf jeden Fall, das werden wir später erklären, barakallahu fikum, in diesen Unterrichten, was wir hier machen. Das kommt, inshallah, nach paar Hadithen haben wir bi'idhnihi ta'ala dieses Thema. Okay. Ich denke, es gibt keine Fragen mehr, Ach Najib, weil ich keine Fragen bekommen habe. Ja, wir bleiben beim Thema. Wir bleiben inshallah beim Thema. Ich weiß, es gibt immer Fragen, die sind außerhalb des Themas, aber nicht immer barakallahu fikum. Und viele Fragen ist nicht gut übrigens. Ich meine, man sollte die wichtigen Fragen stellen, die wichtig für die Person sind, die mit der Ibadah zu tun haben. Und nicht nur, um die Zeit zu verbringen oder zu verschwenden, ja, eine Frage stellen. Barakallahu fikum. Und es gibt manchmal Fragen, die sind persönlich, sehr persönlich für die Person. Da braucht nicht die ganze Umma davon zu erfahren. Aber es gibt Fragen, die wichtig sind für alle. Deshalb sollte man auch das Barakallahu fikum. Ja, bitte. Ja, schick mir. Najib, schick es, was du hier geschrieben hast. Auf jeden Fall, inshallah, barakallahu fikum, treffen wir uns morgen dann zum Koranunterricht. Inshallah, treffen wir uns morgen zum Koranunterricht. Das ist ab 19 Uhr nochmal. Wenn der Dame, die Brüder und Schwestern wissen, das ist die, wir nehmen die Sura 16. Die Sura 16, barakallahu fikum. Kein Problem. Auf jeden Fall Wallahi, Allahu alam. Allahu alam, wie wir das weiter... Ich meine, ganz ehrlich gesagt, liebe Brüder und Schwestern, ich möchte etwas bemerken hier. Wir nehmen noch 10 Minuten nur, dann machen wir zu Ende. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Mir ist wichtig, dass wir etwas verstehen. Das ist hier Unterrichtsraum. Und wir, natürlich, barakallahu fikum, der Unterricht, wie man merkt auch, dass es inshallah auf ein Niveau, was selten hier ist. Nicht jetzt, das ist Lob an meine Person oder an die Brüder und Schwestern, die mitmachen, nein, sondern die Themen, die wir behandeln, die sind keine Themen, die man leicht finden kann hier in Deutschland oder in der deutschen Sprache. Deshalb, barakallahu fikum, ist es sehr wichtig, dass wir, die Brüder und Schwestern, die hier kommen, dass sie mitmachen, indem sie lernen und indem sie versuchen, sich anzustrengen, barakallahu fikum, sich zu bemühen, dass sie diese Informationen richtig verstehen. Wenn man diese Informationen nicht richtig verstanden hat, dann kann man Fragen stellen. Und die Sache ist so, für mich ist diese Zeit keine, barakallahu fikum, verlorene Zeit. Und das ist keine Zeit, dass wir nur, weil man nicht hat, deshalb kommt man hier rein in Paltok und da hört man etwas Gutes. Und da sieht man leider aber, wenn man sagt, ja, könnt ihr mich hören oder wer ist da oder wer ist dabei, dann sieht man, dass manche nur dabei sind, die anderen nicht. Deshalb für die wirklich Ernsthaften mache ich gerne Unterricht. Und versuche ich auch, inshallah, mein Bestes zu geben. Aber wenn man nicht ernsthaft ist, dann barakallahu fikum, ganz ehrlich gesagt, ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Und Alhamdulillah Rabbil Alamin, diese Informationen, die ich hier mache, die kenne ich schon. Und die habe ich das bei großen Gelehrten gelernt. Nicht jetzt auch, dass man denkt, nein, sondern das habe ich schon gelernt. Und ich weiß auch, dass manche hier kommen, damit sie andere beleidigen oder damit sie etwas tippen oder manche kommen, damit die Frauen suchen. Deshalb, barakallahu fikum, aufpassen in diesem Zusammenhang, barakallahu fikum. Nicht Gelehrten aus Nicht. Aus Nicht und aus anderen Gebieten auch. Aus Hijaz und aus anderen Gebieten, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, ich weiß auch, dass manche kommen, damit sie nur hier wirklich unser Frieden stören im Unterricht. Deshalb sollt ihr, barakallahu fikum, liebe Brüder und Schwestern, wir haben noch 8 Minuten nur und dann mache ich den Raum zu. Deshalb lieber zuhören und barakallahu fikum, dass das als Nasiha für mich und für meine Brüder und Schwestern wird. So aufnehmen, was ich sage. Nicht jetzt, dass ich jemanden beleidigen will oder dass ich jemanden zu sagen, dass ich mich besser wisser machen möchte, nein. Sondern das ist ein Rat. Ob man das nimmt, alhamdulillah, Rabbil Alamin, nicht nimmt, Paltok. Es gibt heute in Paltok, ich weiß nicht, wie viele deutschsprachige Räume geworden. Die sind 20 geworden oder mehr. Es gibt hier Millionen von Menschen in diesem Programm. Und da kann jeder für sich selber entscheiden, was er machen will. Aber das ist nur ein Ratschlag. Und derjenige, der zu meinem Unterricht kommen möchte, ich zwinge niemanden. Und der Raum ist offen, barakallahu fikum. Und wir zwingen niemanden, hier zu sein. Sondern derjenige, der ernsthaft ist und der lernen will, der wird auch selber am Ende zu diesem Ergebnis kommen. Wenn du richtig lernen willst und wenn du etwas Gutes lernen willst für deine Religion, dann halte daran fest, dass du hier in diesem Raum bist. Auf jeden Fall, ich weiß auch, dass andere vor unserem Raum warnen oder dass andere über unseren Raum schlecht reden oder dass andere Lügen über uns verbreiten. Ja, ich lasse diese Leute für Allah. Allah subhanahu wa ta'ala soll mit diesen Leuten richten, nicht ich. Ich lasse diese Leute für Allah. Und deshalb, barakallahu fikum, mache ich meine Arbeit weiter. Wie ich schon erzählt habe, barakallahu fikum, wir haben Montag arabische Sprache ab 19 Uhr. Grammatik der arabischen Sprache. Übrigens, unsere Unterrichte, die sind auf Arabisch und Deutsch. Das bedeutet auch, andere, die können mitmachen. Und wenn zum Beispiel eine Familie, der Mann ist Araber und die Frau zum Beispiel ist Deutsch, oder zum Beispiel die Frau ist Araberin und der Mann ist Deutsch, die können beide den Unterricht mitmachen, weil er versteht auf Arabisch und sie versteht auf Deutsch. Jeden Tag ist das Arabisch und Deutsch, achi. Jeden Tag ist Arabisch und Deutsch. Die ganzen Unterrichte, die wir in der Moschee machen, wir bei uns, die sind auf Arabisch und Deutsch. Auch Khutbat al-Jumu'ah bei uns, das heißt Jumu'ah-Rede, ist auf Arabisch und Deutsch. Die Schule ist auf Arabisch und Deutsch. Alles bei uns ist es auf Arabisch und Deutsch. Und manchmal auch in anderen Sprachen. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Auf jeden Fall. Montag haben wir arabische Sprache, Grammatik, Nahu, Ilm al-Nahu. Das ist auf Arabisch und Deutsch. Ab 19 Uhr. Dienstag ist heute natürlich wie heute. Wir haben Fiqh-Unterricht. Wir nehmen das aus Subul al-Salam. Al-Musila ila Bulugh al-Maram. Übrigens, dieses Buch wird an Universitäten, an islamischen Universitäten unterrichtet, damit ihr nur versteht, dass die Sache nicht, barakallahu fikum, so etwas, irgendetwas ist. Drittens, am Mittwoch haben wir Koranunterricht. Am Mittwoch haben wir Koranunterricht. Der Koranunterricht ist, barakallahu fikum, dass wir Koran lesen, wiederholen, auswendig lernen und erklären auf Arabisch und Deutsch. Dann, barakallahu fikum, Donnerstag haben wir Aqida-Unterricht. Wir nehmen das von einem sehr schönen Buch, das heißt 200 Fragen über die Aqida. Und wir sind im Thema Al-Qadr, denke ich. Wir waren vor der Pause bis Thema Al-Qadr. Das würde die vorher Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala im Guten und im Schlechten, und wir werden das weitermachen. Freitag, barakallahu fikum, wenn ich da bin, weil ich meistens am Wochenende außerhalb der Moschee bin, weil ich beschäftigt bin mit Seminaren oder mit Unterrichten woanders. Aber wenn ich da bin, Freitag, machen wir, barakallahu fikum, Zeichen vor dem letzten Tag, auch Arabisch und Deutsch. Wir reden über die Zeichen vor dem letzten Tag, nicht als Geschichte, sondern dass wir auch daraus lernen können. Das ist unser Plan. Jetzt die Unterrichte, die in der Moschee gemacht werden, ab 19 Uhr. Später werden wir vielleicht ein bisschen die Zeit ändern, wenn die Zeit, barakallahu fikum, umgestellt wird. Das ist die Sache. Das ist unser Plan. Jetzt wegen Paltok-Unterrichte, liebe Brüder und Schwestern, Paltok-Unterrichte, wir haben normalerweise Abend, jeden Abend ab 22 Uhr Unterricht. Ich sage nochmal, es gibt noch 3 Minuten, wir machen den Raum zu und später vielleicht kommt Tamhid. Tamhid hat heute Unterricht. Im Paltok-Unterrichte, wir haben jeden Tag, barakallahu fikum, normalerweise Unterricht, das würde 7 Mal in der Woche, 7 Unterrichte. Montag, Dienstag macht Abu Jamal, Bruder Tamhid. Dann barakallahu fikum, Mittwoch mache ich, inshallah. Dann Donnerstag macht Abu Jamal, Freitag mache ich normalerweise, Samstag Abu Jamal. Und Sonntag mache ich. Das wird 3 Mal mache ich Unterricht hier in Paltok. und fünfmal oder viermal, Entschuldigung, macht Abu Jamal, Bruder Tamim. Das ist Barakallahu Fikum. Das sind die Unterrichte. Toni, wenn du so weit bist und du kannst Unterricht machen, Paltok ist groß, ja? Paltok ist groß. Jeder heute macht sich einen Raum und der macht Unterricht in diesem Raum. Auch die Ahbash, die machen sich einen Raum, diese Licht des Islam. Und jeder macht dort Unterricht. Auch diese deutschsprachige Ahl-Sunna-Unterricht, die machen auch dort Unterricht und jeder ist Sheikh geworden. Auch Islam-Info, Islam-Information oder sowas, der hat sich so, der macht auch Unterricht. Das bedeutet, jeder heute sagt, was er will und macht, er will, was er will. Aber, Alhamdulillah Rabbil Alamin, die Zeit ist natürlich sehr wichtig, weil wir mit der Zeit verstehen und wissen, wer das Richtige vermittelt und wer die richtige Art und Weise hat und wer den richtigen Wert oder Werte des Islam, Barakallahu fikum, hat. طيب ما شاء الله طيب بارك الله فيكم ميجا الله سبحانه وتعالى von mir und von euch annehmen والحمد لله lasst ihn bitte das ist der Fehler das stört mich solche Leute lasst ihn schreiben keiner reagiert auf ihn und fertig Punkt aber wenn er reagiert dann fühlt er sich geehrt dann fühlt er sich der hat was getan aber wenn er überhaupt nicht reagiert dann der schreibt, am Ende findet er nicht. Der sagt selber, Assalamu alaikum, der geht weg. Oder der bleibt, um zu hören. Vielleicht möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn recht leiten. Und nicht vergessen auch, liebe Brüder und Schwester, ja, und möge Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum die Sache so machen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen auf unserer Religion und Allah subhanahu wa ta'ala uns ins Paradies bringen und dass wir alle zusammenarbeiten, mitmachen. Und diese Umfrage ist sehr wichtig, damit wir natürlich auch von unserer Seite zeigen, wie die Situation ist. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen, dass wir immer Brüder und Schwestern sein und dass wir immer das Gute für unsere Religion machen. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ورحمة الله وبركاته في لاش إن فاتسش منوتن كوم تمهيد